Abschnitt 3 aus Miniaturen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Miniaturen von Karl Hauptmann. Totentänze. Wenn es aus Mitternacht weht, wenn die Sturmtrompeten harsche Stöße aus dem Norden blasen, in langem Verheulen um die Inselklippen, wenn die klagende Boje draußen weit im Meer ihren traurigen Ton in die wälzenden Wogenberge singt und alle Fischerboote an ihren Pflöcken im Hafen unruhvoll auf und nieder wanken, liegt die rastlose Welt wie im Blenden. Silbrige Lichtzauber in tausendfachem Perlenschein gleiten hin über die jagenden Wolkenzüge am Himmel. Silbrig blinken die flatternden Ätherlüfte. Über Sand- und Dünengräser gehen Schimmer wie aus Raureif und metallenen Glanzes scheinen die unzähligen Meerkiesel am öden Strande, die, von Wogen schäumen umspielt, heimlich schlürfen und knirschen. Du kannst nicht stille sein. Das Meer, weit hinein ins kühle Licht, hat unaufhörlich Tangbüschel in die schlürfenden Kiesel geworfen, dass sie sich häuften und die feuchten Tange, die vor deinen Füßen die stürzende Woge bringt und hinrollt, glänzen wie ein braun-goldenes Bänderspiel. Der dunkle Eidervogel, der vor dir auffliegt, taucht in die ziehenden Sturmlüfte mit seltsamem Klageruf. Wie in hartem Kampfe verklingen Stimme und schwerer Flügelschlag. Du kannst nicht stille sein, denn die Welt um dich ist unruhvoll. Es ist eine Lust, hinausträumen mit der Woge, hinausträumen in die Salzluft, wie von Flügeln getragen und hingezogen, Wind und Woge vergessen und Wind und Woge überflügeln. Um dich das Unruhvolle, die wogende Seele, die wogende Flut. Du kannst nicht stille sein. Eine Möwe schwimmt mit dir in silbernen Lüften. Sie mag ein Schaum sein der Wellen, der Flügel gewonnen, eine Welle selber, die Freiheit und Kraft gewonnen, sich aufzuheben. Ich stand am Strande, es roch frisch und nach Meergras. Ich atmete den scharf riechenden Salzhauch. Ich hatte den Wellen zugesehen, auch draußen ferne Züge von Möwen gesehen, Schattenvögel in der grauen Silberluft. Ich hatte dem klagenden Lachen im Sturme lange gelauscht. Ich hatte die bunten Kiesel am Strande betrachtet, einen nach dem andern in der Hand gedreht, wie er feucht schillerte und glänzte und ihn hineingeworfen in die herandrängenden, glasigen Wasserberge. Draußen in Silberlüften und im Blenden lagen Schattenstreifen, die Sandbänke, die das Meer dort anhäuft. Es war eine Sprache und eine Unruhe in allem rings. Ein bärtiger Fischer kam am Strande lang. Ein Mann mit sicheren, kühlen Augen, die nicht Unruhe hatten. Er hatte die Teerkappe im Nacken. Seine Tritte in den mächtigen Stiefeln gaben einen erstaunlichen Menschenton in die lärmvolle, flatternde Einsamkeit, den sie jäh verschlang. Ich sah ihn lange, ehe er heran war. Ich kannte den Mann. Er war einer von den Kühnen, die die See nicht fürchten, wenn sie hochgeht. Sein Teerkittel war feucht und triefte noch. Er musste eben hinter dem Inselhöft ans Land gestiegen sein und trug einen jungen, toten Seehund über der Schulter. Des Fischers Augen waren klar wie Meertropfen und so ungewiss im Licht. Sein Mund streng, man sah kaum ein rotes von Lippen. Er hatte schon oft in Sturm und wilder See am Steuer gestanden und nicht gewankt. Als er den Seehund vor mir in den Sand warf, sagte er kein Wort. Die Sprache der Dinge rings in allen Lüften redete, und wir betrachteten schweigend das tote Tier. Die Wunde am Halse blutete noch, der Schuss hatte das Herz versengt, und das feine silberne Fell lag wie ein glänzendes Kleid im Sande. Der Fischer sah mich an und dann hinaus. »Der Sturm nimmt zu«, sagte er. Ich sah ihm lange in sein Auge, das nicht zuckte. Wie ein Meertropfen, in dem ungewisses Licht sich fängt, schien es. Und dann erkannte ich, dass auch der Seehund im Sande seine Augen noch geöffnet hatte. Wie Meertropfen schienen auch sie, groß und weit und klar. Als wenn sie noch die Silberstrahlen aus Wolken zogen, schien es. Aber sie waren tot und starr. Ich drückte dem Toten die Augen zu, weil es mir peinlich war, dass mich die Augen noch sehen sollten. Der Mann daneben mir hatte den Seehund getötet. Mir schienen des Fischers Augen dann lange wie das Auge des Toten, so daß ich mich hüten mußte, mich nicht ganz zu vergessen. Die Lüfte flatterten stoßend vorüber und brachten die ächzenden Rufe der Meerbojen. Der Fischer schlürfte im Sande weiter und achtete nicht, dass die Wellen manchmal bis an seine Füße rollten und schäumten. Er hatte nicht gewusst, was aus mir zu fragen begann, wie ich ihm in die Augen gesehen und des toten Seehunds Augen langsam zugedrückt. Er hatte mir das Tier zu Füßen gelassen, um einen Sack zu holen zum Weitertragen. Dann ging auch ich, in Rätsel gehüllt, Schritt um Schritt im feuchten Sande schlürfend eine Wegstrecke weiter. Die Lüfte brachten jetzt wahre Posaunenstöße und bliesen wie auf Muscheln. Es war ein Glanz in den Lüften, wie ehern alles. Und die Wolkenheere lagen, finsterer geworden, wie zum Angriff bereit, tief vom Horizonte her. Der tote Seehund schimmerte in der Ferne wie ein Stück köstlicher Seide, dann noch ferner wie ein Silberklumpen. Die Wunde, die noch immer blutete, sah ich nicht mehr, auch seine Augen nicht, die jetzt geschlossen waren. Sein Herz stand längst still in der ewigen Unruhe, die alle Lüfte schüttern und branden machte. Alle Gedanken in mir erschienen nun plötzlich, als kämen sie aus weiter Ferne. Ich musste immer wieder zurückschauen, wo der Tote lag. Der Fischer mit den geschlossenen Lippen, so fein wie ein Schnitt, hatte sich um das Inselhöft längst verloren und im Gehen nicht zurückgeblickt. Aber mich peinigte das Rätsel, das auch ihn fortgetrieben, und ich dachte, wie wird man diesen Toten feiern, der auch mehr Augen und eine Meerseele hatte wie jener? Wie wird man einen solchen Toten feiern, der auch einmal, weit hinausschauend, mehr umspült, auf der Sandbank in Sonne sich reckte und im Spiel der Wellensäume entzückt die Silberfische springen sah? Meervögelzüge kamen in hohen Lüften, die wie Schatten schienen, und draußen die Sandbänke lagen wie Dunkelflecken im wilden Branden. Dann sah ich, dass das Meervögelgeschwader sich tiefer ließ, das schrille Möwenlachen begann, sich vom Rauschen zu lösen, und ich hörte auch plötzlich wieder am Strande das Kiesel knirschen. Die Schäume zerlösten sich wie ein Kuss. Und jetzt hatten die freien Meervögel den Toten gesehen. Sie stießen nieder, flatterten ängstlich um den Feuchtglänzenden. Einige von ihnen versuchten, kurz erschreckt, neuen Flug zu nehmen. Sie hatten Unruhe im Herzen, die weißen Meervögel. Und jetzt hatten sie einen in tiefer Ruhe gesehen, die sich nicht erwecken lässt. Darum wollten sie neu versuchen, sich aufzuheben zum Lüftezug. Aber der Ruf einer schönen, weißen Möwe, die die blutende Wunde entdeckt, klang plötzlich wie ein greller Siegerruf, dass auch die Flüchtigen wiederkehrten und sich zum Totentanze um den schillernden Seehund fanden. Und die Meervögel begannen im Chore die Totenfeier. In den Lüften, dicht über dem Ruhevollen, in der unruhvollen Welt, begannen die silbernen Vögel rasch kreisend eine lange, schrill lachende, schwermutsvolle Totenfeier. Und die Winde begannen, pfeifend einzustimmen. Wie aus Meermuscheln hohl klang der Ton. Die Wogenlasten kamen jauchzend zum Strande und knirschten und nagten in den Kieseln. Oben in Lüften, die grauen Wolken schienen Gestalt zu gewinnen, wie in weicher Verhüllung und sich vom Horizonte zu lösen und heranzuschweben zum Totenfeste. Unaufhörlich tanzten die Möwen um den Toten und kreisten und lachten und fanden kein Ende. Ich sah die Blutstropfen aus der Wunde erstarren und um die Augen, die in abgrundferner Ruhe geschlossen lagen, bebte aus tosenden Lüften nieder ein nicht enden wollender, inbrünstiger, verflatternder, schriller Totengesang. Ende von Abschnitt 3.